SWR 2 Hörspiel. Die Fahrt der Argonauten. Hörspiel in 4 Teilen von Katrin Zipse. Nach Apollonius von Rhodos. Teil 1. Der Auftrag. Hera? Was hältst du von der Glauks XL324? Mit Richtmikrofon. Für die brauchst du keine Konsole, die kannst du mit einer FPV-Brille fliegen. Dann hast du das Gefühl, du selber bist die Drohne. Oh, und die gibt's sogar in Eulenform. Eine Eule fällt tagsüber viel zu sehr auf, Athene. Gibt's keine Drohne in Pfauendesign? Das finde ich schick. Als ob ein Pfau nicht auffällt. Dann eben mein Kuckuck. Kuckuck ist mein zweitliebster Vogel. Kuckuck gibt's nicht. Schade. Wofür willst du die Drohne überhaupt? Ich muss die griechische Küste beobachten. Dann nimm eine Möwe. Als Möwe gibt es die Glauks XL324 sogar im Sonderangebot. Da bekommst du die FPV-Brille gratis dazu. Und die Portokosten? Wie immer. Kostenlose Lieferung in den Olymp. Gilt für alle 12 olympischen Götter und Göttinnen. Warte auf der Argo, Medea, hat Jason zu mir gesagt. Bleib auf dem Schiff, bis ich von König Peleas zurück bin. Aber ich bin lieber hinunter zum Strand gelaufen. Ich war so lange auf dem engen Schiff. Ich wollte Jason nicht zum Palast gehen lassen. Nicht allein, aber er hat darauf bestanden. Dieser Peleas, der König von Iolkos, ist ein machtgieriger Mann. Und ich traue ihm nicht, wie ich keinem machtgierigen Mann traue. Das hat mich mein Vater gelehrt. Selbst dem eigenen Vater kann man nicht trauen, wenn er um seine Macht fürchtet. Vor dem Zorn meines Vaters bin ich über 2 Meere geflohen. Bis an die Küste Griechenlands. Wie still es hier ist. Kein Mensch am Strand. Niemand hat mit unserer Ankunft gerechnet. Wir selbst vielleicht am wenigsten nach dieser Irrfahrt, die kein Ende nehmen wollte. Und jetzt sitze ich hier. Keine kolchische Königstochter mehr. Keine stolze Priesterin der dunklen Göttin Hekate, sondern eine Geflüchtete nur noch. Eine Fremde in einem fernen Land. Wie hat es angefangen? Athene, die Dingsbrille, die sitzt so eng. Kann man die irgendwo weitermachen? FPV-Brille. First Person View. Damit siehst du alles so, als wärst du selber die Möwendrohne. Und die muss so eng sitzen. Da gewöhnst du dich noch dran. Oh, ich will gar nicht wissen, wie unmöglich ich damit aussehe. Ich verrate es dir nicht. Das ist nett. Was guckst du dir überhaupt an? Iolkos. Eine Stadt an der griechischen Küste. Dort herrscht ein König, mit dem ich noch eine Rechnung offen habe. Peleas. Der hat eine meiner Priesterinnen vor meinem Altar ermordet. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber der soll nicht glauben, dass er damit davonkommt. Tempelschändung verjährt sowieso nicht. Genau. Und jetzt habe ich endlich eine richtig gute Idee, wie ich mich an ihm rächen kann. Dieser Tempelschänder ist zum Orakel von Delphi gegangen, weil er wissen wollte, was ihm die Zukunft bringt. Und weißt du, was ihm das Orakel geweissagt hat? Hüte dich vor einem Mann, der mit nur einem Schuh zu dir kommt, hat es gesagt, denn dieser wird dich bezwingen. Seitdem ist dieser Pelias krank vor Angst und schaut den Leuten ständig auf die Füße. Und du brauchst jetzt einen Mann mit nur einem Schuh, damit sich die Weissagung erfüllt? Und ich weiß auch schon wen. Es gibt dann nämlich einen jungen Mann, der auch eine Weissagung vom Orakel erhalten hat. Jason heißt er. Hat es damit begonnen? Dass Jason zum Orakel von Delphi ging, weil er wissen wollte, wohin sein Weg ihn führte? Geh nach Iolkos, sagte ihm das Orakel. Dort findet ein Fest zu Ehren des Gottes Poseidon statt. Das passt doch wie der Topf zum Deckel. Und Jason ging. Athene, nimmst du bitte die Brille? Gern. Die sitzt echt eng. Steuer die Möwe zum Fluss. Siehst du den jungen Mann, der am Ufer entlang geht? Der Blonde mit dem Bündel über der Schulter? Genau. Das ist Jason. Behalte ihn im Auge. Wieso? Der wird mein Rächer sein. Hera, was hast du vor? Pass auf, dass uns niemand stört. Hey, Mütterchen. Hallo. Wo kommst du so plötzlich her? Ich komme von nirgendwo plötzlich her. Ich sitze hier schon seit Stunden und warte, dass mir jemand über den Fluss hilft. Allein schaffe ich das nicht mehr. Dann hast du Glück, dass du mich getroffen hast. Ich muss auch über den Fluss. Ich werde dich tragen. Halt nur mein Bündel fest, dann gehe ich in die Knie und du kannst auf meinen Rücken steigen. Danke. Du bist ein guter Junge. Und du bist ganz schön schwer. Oh, dieses Gewicht. Der Jahre, mein Kleiner. Zum Zeus, ich bin aus meiner Sandale gerutscht. Oh je, da treibt sie fort. Da treibt sie fort, das ist sehr wichtig. Hier kannst du mich absetzen, mein Guter, den Rest schaffe ich allein. Geh du nur nach Iolkos, zu König Pelias. Und das mit deiner Sandale tut mir wirklich leid. Woher weißt du, dass ich zu König Pelias... Oh, weg ist sie. Jason kam gerade rechtzeitig zum Festmahl zu Ehren Poseidons in Iolkos an. Er ging direkt zu Pelias, um ihn, den König und Gastgeber, zu begrüßen. Pelias erschrak bis ins Mark, als er Jason sah. Dir fehlt ein Schuh. Verzeiht, mein König, ich verlor ihn. Sag, Fremder, was würdest du mit einem Mann machen, der es wagt, mit nur einem Schuh zu seinem König zu kommen? Ich? Ich würde ihm vielleicht einen neuen Schuh... Blödsinn. Sag, ich würde ihn ausschicken, das goldene Vlies zu holen. Was? Das goldene Vlies. Sag's schon. Ich würde ihn ausschicken... das goldene Vlies zu holen. Was sag ich denn da? Welches goldene Vlies? Das ist eine gute Idee, Fremder. Eben das wollte ich dir auch vorschlagen. Denn vor nicht allzu langer Zeit ist mir im Traum der Göttervater Zeus erschienen. Er verlangt, was du aus freien Stücken angeboten hast. Dass das goldene Vlies von Kolchis nach Griechenland zurückgebracht wird. Damit Phrixos hier nach unserer Vätersitte bestattet werden kann. Hera, bist du wieder da? Puh. Weißt du, dass Zeus auch was von dem Jungen will? Er soll ein goldenes Vlies holen. Ganz genau. Das ist auch mein Plan. Dieser Jason soll nach Kolchis, wo das goldene Vlies in einem Eichenhain hängt. Und wenn er zurückkommt, soll er mich rächen. Seit wann wollen Zeus und du das Gleiche? Unterschiedliche Motive, gleiche Ziele. Das Erfolgsgeheimnis jeder funktionierenden Ehe. Aha. Kann ich die Brille wieder haben? Wo um der Götter willen liegt Kolchis, mein König? Und wer ist dieser Phrixos? Phrixos. Ein Grieche, genauso wie Pelias und Jason. Und ein Königssohn. Seine Stiefmutter wollte ihn töten, als er noch ein Junge war. Deshalb schickten ihm die Götter einen goldenen Widder. Auf seinem Rücken flog er in Richtung Osten, über das Mittelmeer, den Bosporus und das Schwarze Meer hinweg, bis er in Kolchis landete, meiner Heimat an der Ostküste des Schwarzen Meeres. Dort tötete er den Widder, weil der das von ihm verlangte, und schenkte sein goldenes Fell dem König von Kolchis, meinem Vater Aietes. Phrixos bat meinen Vater, dass er in Kolchis bleiben durfte, und Aietes erlaubte es ihm. Nicht, weil er ein gastfreundlicher Mann war. Das war mein Vater nicht, sondern weil Zeus es ihm befohlen hatte. Denn der große Zeus ist der Gott der Geflüchteten, die um Schutz flehen. Phrixos blieb sein ganzes Leben lang in Kolchis. Er heiratete meine Schwester Chalkiope und bekam mit ihr 4 Söhne. Als er hochbetagt starb, wurde sein Leichnam in das goldene Vlies des Widders gewickelt, auf dessen Rücken er einst zu uns gekommen war. Und das Vlies wurde in einen Baum gehängt. So ist es Sitte in meiner Heimat. Also, wie gesagt, Fremder, du wirst nach Kolchis segeln und das goldene Vlies nach Griechenland zurückbringen, so wie du es ja selbst vorgeschlagen hast. Und dann bestatten wir Phrixos, wie es sich gehört und wie Zeus es verlangt hat, in einem anständigen Grab. Mach mal lauter, Hera, dann kann ich wenigstens mithören, wenn ich schon nichts sehe. Du kannst einen von den Kopfhörern haben. Jetzt geh und rüste ein Schiff, Fremder. Ich will dich hier erst wieder sehen, wenn du mit dem goldenen Vlies in der Hand vor mir stehst. Das ist nicht in Ordnung. Dieser Pelias gibt ihm nicht mehr einen Questgegenstand mit. Was bitte? Einen Questgegenstand. Ein Tool. Wie bei World of Warcraft oder The Elder Scrolls. Sagt mir nichts. Du kannst es auch Werkzeug nennen. Irgendein Gegenstand, der einem dabei hilft, die Mission, die man hat, zu erfüllen. Dieser Pelias will doch gar nicht, dass ihre Mission Erfolg hat. Der will nur Jason aus dem Weg schaffen. Trotzdem, für einen Auftraggeber gehört sich das einfach. Wenn es der Wunsch des großen Zeus ist und der deine, König Pelias, dann soll es wohl so sein. Ich werde ein Schiff rüsten und mich auf den Weg nach Kolchis machen, wie du es befiehlst. Auch wenn es völlig ungewiss ist, ob ich von einer solch gefahrvollen Reise in unbekannte Gegenden je wiederkehren werde. Nein, das darf nicht sein. Ach, hätte ich doch nur gleich mein Leben gelassen, als König Pelias diesen schlimmen Auftrag ausgesprochen hat. Dann müsste ich jetzt nicht vor Kummer vergehen. Und du hättest mich wenigstens mit deinen eigenen Händen bestatten können. Jason, mein einziges Kind. Mutter, belaste dich doch nicht so im Übermaß mit elenden Qualen. Deine Tränen helfen nichts. Ich muss ja doch gehen. Und du machst mir nur das Herz noch schwerer. Sieh dir deinen alten Vater an, Jason. Der Kummer hat ihn ins Bett geworfen. Willst du ihn so zurücklassen? Und in der Ferne untergehen? Ach, Mutter, die Götter teilen uns ja unser Leiden zu. Ich bitte dich, versuch doch mir zuliebe, das Deine zu ertragen und rede auch dem Vater zu. Eure Angst nimmt mir nur jede Zuversicht. Alkimedes ist absolut nicht damit einverstanden, dass Jason nach Kolchis fahren soll. Natürlich nicht. Welche Mutter wäre das? Und außerdem ist er ihr einziges Kind. Ist das wirklich eine gute Idee, Hera? Dieser Jason ist so jung, dass ihm noch nicht mal ein anständiger Bart wächst. Und von der Seefahrt versteht er rein gar nichts. Und ausgerechnet den willst du an den äußersten Rand der bekannten Welt schicken? Das ist ein Himmelfahrtskommando. Dorthin hat es noch kein Grieche geschafft. Doch, Phrixos. Ja, aber Phrixos ist auf einem Widder durch die Luft geritten. Der ist nicht gesegelt. Die ganzen Meerengen und Stromschnellen und Riesenwellen und Stürme konnten ihm nichts anhaben. Aber auf einem Schiff bist du dem allen vollkommen ausgeliefert. Ich sag dir, Hera, das schafft er nicht. Von dieser Fahrt kann er nicht zurückkehren. Also ich sehe das nicht so negativ. Ich würde sagen, wenn wir ihm helfen, stehen seine Chancen 50-50. Wenn wir ihm nicht helfen, liegen sie allerdings bei null. Da hast du recht. Wir? Wie kommst du darauf, dass ich vorhaben könnte, ihm zu helfen? Weil ich dich kenne. Du bist immer auf Seiten der Griechen. Und außerdem stehst du auf Helden. Ach, wäre Phrixus doch mitsamt seinem goldenen Widder in den dunklen Wogen des Meeres verschwunden und nie nach Kolchis gelangt. In dieses ferne, barbarische Land, das meinem einzigen Sohn jetzt zum Verhängnis werden wird. Ach, Mutter, sei doch still. Also gut, ich kümmere mich um das Schiff und wir geben ihm alle Helden mit, die wir auftreiben können. Dann schafft er es vielleicht. Die ganzen unehelichen Blagen, die mein Mann gezeugt hat, müssten reichen. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal eine Menge. Aber wir brauchen noch ein paar Halbgötter mehr. Was hältst du von den Söhnen des Boreas? Kaleis und Zetes, die können fliegen. Unbedingt. Dann soll auch der Siamopsos noch mit. Der kann auch nicht gut kämpfen, aber er versteht unsere Sprache. Gut. Und Herakles nehmen wir auch noch. Meinst du echt? Hera, der kämpft für 5. Und dass du ihn nicht leiden kannst, gehört in eine andere Geschichte. Für die Fahrt der Argonauten ist er der Beste, den es gibt. Du hast ja recht. Solange er Jason hilft... Noch nie hatte die griechische Sonne eine solche Anzahl junger Helden erblickt, wie sie sich in Iolkos versammelten, um gemeinsam mit Jason die weite Fahrt zum Goldenen Vlies zu wagen. Eine Menge Volk lief zusammen, als sie, die besten Männer Griechenlands, hinunter zum Hafen gingen, wo ihr Schiff vor Anker lag. Wie findest du eigentlich das Schiff, Hera? Sieht richtig gut aus. Schön groß. Ich habe einen sprechenden Balken eingebaut, der kann Ihnen beim Navigieren helfen. Damit halten Sie hoffentlich die Richtung. Wie willst du es nennen? Argo, die Schnelle. Wenn ich den Kopf wende, sehe ich die Argo an der Hafenmole von Iolkos liegen. Von dort sind sie damals auch aufgebrochen. Die Argo ist ein majestätisches Schiff, aber jetzt sitzt ihr die lange Fahrt in den Knochen. Müde ist sie, wie wir alle. Es heißt, Athene hätte Jason damals geholfen, die Argo zu bauen. Und wenn man sie sich anschaut, glaubt man es sofort. Sie ist gewaltig. Ein Schiff mit Platz für 50 Ruderer und einem großen, viereckigen Segel, das jeden Wind einfängt. Schneller war nie eine Mannschaft unterwegs als die Argonauten mit ihrem Schiff. Die Argonauten. Diesen Namen haben sie sich gegeben, so stolz waren sie auf ihr Schiff. Genützt hat ihnen dessen Schnelligkeit aber nicht viel. Die Schiffe meines Vaters haben sie schließlich eingeholt. Meine Freunde, willkommen an Bord. Wir wollen die Seefahrt nicht lange aufschieben, doch müssen wir, bevor wir losfahren, einen Anführer wählen, der sich um alles kümmert und für uns verhandelt, wenn es Streit mit fremden Völkern gibt. Herakles, ganz klar. Herakles soll unser Anführer sein. Er ist der größte Held von uns allen. Nein, Männer, das steht mir nicht zu. Und ich werde auch jeden anderen daran hindern, sich zur Wahl zu stellen. Es gibt nur einen, der uns anführen soll, nämlich der, auf dessen Aufforderung wir hierher gekommen sind. Und das ist Jason. Also gut, dann Jason. Jason ist auch. Jason, willst du uns anführen? Meine Freunde, ich nehme die ruhmvolle Aufgabe gerne an. Und ich schlage vor, dass wir schon bald in See stechen, denn die Winde sind günstig. Tiphys soll unser Steuermann sein. Solange die Diener noch die Rinder hierher treiben, können wir die Ruderbänke auslosen, damit jeder weiß, neben wem er auf der Bank sitzen wird. Und danach wollen wir einen Altar für Apollon aufstellen. Denn er hat mir in einer Wahrsagung versprochen, dass er uns den Weg weist, wenn wir die schwierige Aufgabe, die vor uns liegt, mit einem Opfer für ihn beginnen. Apollon verspricht immer irgendwas und schwupps, schon kriegt er einen Altar dafür. Ja, das nervt. Aber immerhin macht er ihnen Mut. Sag mal, die treiben eine Menge Kühe hierher. Hoffentlich haben die genug Heu auf dem Schiff. Ich hasse es, wenn Kühe hungern. Na, wahrscheinlich sind da auch welche für Apollon dabei. Die brauchen nichts mehr zum Fressen. Nahe am Ufer schichteten die Argonauten Steine auf und legten die Äste eines Olivenbaums darauf und führten die Rinder heran, die sie als Opfer darbringen wollten. Und Jason warf eine Handvoll Gerstenkörner in die Luft, und flehte den Gott Apollon um Hilfe an. Höre, Herr, der du mir versprochen hast, Erfüllung und Anweisung für den Reiseweg aufzuzeigen, denn du selbst warst der Urheber dieser schwierigen Aufgaben. Führe du unser Schiff unversehrt in die Ferne und wieder zurück nach Griechenland. Dann werden wir dir für jeden von uns... Sag mal, Athene, wo spule ich denn mit dem Ding? Das reicht mir jetzt. Der Knopf an der rechten Seite, da. Ja, den musst du drücken. Alles klar. Und wo muss ich drücken, damit das Spulen wieder aufhört? Denselben Knopf nochmal. Im ersten Licht des Morgens stachen die Helden unter den Kithara-Klängen des Orpheus in See und schlugen mit den Rudern das reißende Wasser des Meeres, das die Brandung aufwallte. Mit Tränen in den Augen wandte Jason sich von seinem Vaterland ab, während das Schiff seine weiße Spur über das blanke Meer zog und sein Bug in der Morgensonne aufblitzte. Boah, sie nehmen gut Fahrt auf. Die Möwendrohne hat richtig zu tun, dass sie das Tempo hält. Ah, Herakles rudert wie ein Weltmeister. Gib mir mal die Brille. Ich muss schauen, ob der sprechende Balken richtig sitzt. Und? Alles gut. Dann gib sie mir wieder. Ich will die Route beobachten. Danke. Ah, da drüben ist das Land der Pelasger. Das ist ganz schön dicht besiedelt. War mir gar nicht klar. Und da die Zacken des Pelion. Mal sehen, ob einer der Kentauren auftaucht. Chiron, sag ich's doch. Den erkenne ich immer an seinem lockigen Bart. Der steht ganz vorne auf der Klippe und winkt der Argo mit einem seiner Hufe zu. Ja, auch praktisch. Wenn man halb Mensch, halb Pferd ist, dann steht man sicherer. Weißt du eigentlich, dass fast die Hälfte der Jungs auf dem Schiff bei ihm zur Schule gegangen ist? Das weiß jeder. Oh, jetzt sind sie an der Insel Skiathos vorbei. Sag mal, willst du nicht ein Stück vorspulen? Das zieht sich ja sonst ewig, bis sie in Kolchis sind. Okay. Oh, das geht ja fix. Jetzt sind sie schon auf der Höhe von Chalkidiki. Sieht von hier oben aus wie der Dreizack von Poseidon. Und da sehe ich schon das steinige Ufer von Lemnos. Ha! Auf den Punkt genau gestoppt. Die Argo ankert gerade am Strand von Lemnos. Sehr gut. Vielleicht kriegen die Jungs dort endlich ein paar Questgegenstände. Lemnos. Eine windige Insel mitten in der Ägäis. Als die Argonauten an ihrer Küste vor Anker gingen, lebten nur Frauen dort. Ihre Männer hatten sie ermordet, denn diese hatten sich nur noch mit den jungen Mädchen abgegeben, die sie von ihren Kriegszügen mitgebracht hatten. Das war nicht gut für sie ausgegangen. Athene, weißt du, was man sich über den Männermord auf Lemnos erzählt? Mm-mm. Dass die Frauen dort so üblen Mundgeruch gehabt hätten, dass ihre Männer sie deshalb mit den Beutemädchen betrogen hätten. Und Aphrodite soll schuld daran sein. Die hätte den Lemnierinnen so fiesen Mundgeruch beschert, weil die sich nicht genug um ihre Altäre gekümmert hätten. Glaubst du das? Kann doch sein. Blödsinn. Als ob Männer irgendeinen Grund bräuchten, ihre Frauen mit Jüngeren zu betrügen. Ich habe bestimmt keinen Mundgeruch. Und trotzdem rennt mein Mann hinter jeder jungen Nymphe her. Naja, Zeus ist eben Zeus. Der hat auch einen Ruf zu verlieren. Nachdem die Lemnierinnen alle Ehemänner umgebracht hatten, töteten sie auch deren Väter und Söhne, damit niemand die Ermordeten rächen konnte. Alarm, Frauen! Ein fremdes Schiff legt am Strand an. Holt eure Waffen und lauft hinunter zum Ufer. Treibt sie ins Meer zurück, bevor sie in die Stadt kommt. Wenn es einen Kampf gibt, krieg ich aber die Brille. Hera, das haben wir abgemacht. Noch kämpft aber keiner. Halt, Frauen! Wartet noch. Die Fremden schicken einen Boten zu uns hoch. Ich will erst hören, was er uns zu sagen hat. Die Argonauten sandten Aitalides, den Sohn des Götterboten Hermes, damit er die Königin Hypsipyle milde stimmte und sie ihnen erlaubte, eine Nacht am Strand vor Anker zu liegen. Aitalides machte seine Sache gut. Hypsipyle gestattete es ihm. Meine Lemnierinnen, ich denke, Wir sollten Speisen und Getränke zu den Fremden hinunter an den Strand bringen. Nicht, dass sie auf die Idee verfallen, zu uns in die Stadt zu kommen und dabei entdecken, dass hier weit und breit keine Männer sind. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen, Hübschipülle. Wenn die Männer in friedlicher Absicht kommen, dann lade sie lieber zu uns ein. Denn bedenke, was wir nicht bedacht haben, als wir vor einem Jahr alle Männer töteten. Ohne Mann kann keine Frau ein Kind empfangen. Noch fällt den Jüngeren unter uns die Feldarbeit leicht. Doch was machen wir, wenn auch sie alt geworden sind? Wie sollen wir überleben, wenn alle von uns zu müde sind, um die Rinder ins Joch zu spannen, die Felder zu pflügen und die Ernte heimzubringen? Niemand wird dann für uns sorgen, weil uns die Kinder fehlen. Deshalb rate ich dir, lass die Männer in die Stadt und sag den Frauen, dass sie sich um sie kümmern sollen. Den Frauen gefiel die Rede der alten Amme Polyxo, und so sandte die Königin eine Botin zum Schiff, die den Anführer der Fremden in die Stadt einladen sollte, falls er in guter Absicht käme. Und in wie guter Absicht Jason sich auf den Weg machte. Um die Königin zu erfreuen, zog er sein schönstes Gewand an. Purpurfarben war es. Röter als die aufgehende Sonne mit einer prächtig gearbeiteten Borte am Saum. Die Göttin Athene hatte ihm diese Kostbarkeit geschenkt, als sie ihn den Bau der Argo lehrte. Einem schimmernden Stern glich er, als er so dahinschritt. Jason, Liebling der Göttin. Echt? Du hast ihm ein purpurnes Gewand geschenkt? Ja. Wieso denn? Damit er Eindruck macht. Hinter der Dienerin ging Jason hoch zur Stadt. Und als er durchs Stadttor trat, drängten sich die Frauen um ihn und betrachteten ihn voller Freude. Er aber folgte der Dienerin mit gesenktem Blick bis zum prächtigen Palast der Hypsipyle und durch die große, zweiflügelige Tür in die Vorhalle, wo die Königin in einem Sessel saß. Ich platziere die Möwe hinter der Tür. Da fällt sie nicht so auf. Hypsipyle errötete vor Freude, als sie Jason eintreten sah. Lächelnd wies sie auf den Sessel, der ihrem gegenüberstand, und bat ihn, sich zu setzen. Fremder, was bleibt ihr so lange außerhalb der Mauern, da doch die Stadt nur von Frauen bewohnt wird? Unsere Männer leben auf dem thrakischen Festland und pflügen dort die Felder und kehren sicher nicht mehr zu uns zurück. Es ist eine traurige Geschichte. Aber ich will sie euch erzählen, damit ihr von unserem großen Unglück wisst. Vor einiger Zeit waren unsere Männer nach Thrakien aufgebrochen, um die Gehöfte dort zu zerstören und das Land zu unterwerfen. Von ihrem Kriegszug brachten sie unendliche Beute mit, darunter auch viele thrakische Mädchen. Und von da an beachteten sie uns, ihre eigenen Frauen, nicht mehr, sondern lagen nur noch bei diesen jungen Beutemädchen. Die Väter beschützten ihre Töchter nicht mehr. Die Söhne sorgten nicht mehr für ihre Mütter. Die Brüder kümmerten sich nicht mehr um ihre Schwestern. Alle sahen nur noch nach den Beutemädchen. Und endlich gab uns ein Gott die Kühnheit, uns gegen die schlechte Behandlung zur Wehr zu setzen. Als unsere Männer wieder einmal von einem Beutezug heimkehrten, ließen wir sie nicht mehr in die Stadt hinein, sondern schickten sie an der Stadtmauer fort. Sie sollten gehen, wohin auch immer, sagten wir ihnen. Die Unverschämten forderten, dass wir ihnen alle Kinder überließen, die männlichen Geschlechts waren. Und damit sie endlich gingen, gaben wir sie ihnen heraus. Und so zogen sie davon und besiedeln seitdem das schneereiche Ackerland Thrakiens. Wir aber leben hier das ganze Jahr ohne einen einzigen Mann. Deswegen wäre es uns recht, wenn du und deine Gefährten hier bei uns bleiben würdet. Du könntest sogar König werden, wenn es dir gefiele. Deine Worte sind herzerwärmend, Hypsipyle. Allein... Du musst es nicht sofort entscheiden. Geh erst einmal zu deinen Gefährten und überbringe ihnen meine Worte, damit sie nicht länger außerhalb der Stadt bleiben. Ich danke dir, Hypsipyle. Und ich gehe sofort, um meinen Männern deine Worte mitzuteilen. Doch für die Herrschaft und für die Insel musst du selbst Sorge tragen. Das muss ich dir leider gleich sagen, denn mich und meine Gefährten drängt ein trauriges Los weiter und bittere Mühsale warten noch auf uns. Doch die Königin bat ihn, wenigstens eine Nacht bei ihr zu bleiben. So bezaubert war sie von ihm. Deshalb? Deshalb hast du ihm diesen knallroten Fetzen aufgedrängt? Damit sich irgendwelche Frauen in ihn verlieben? Ja. Darum geht es doch gar nicht. Er soll sich nicht in Lemnos amüsieren. Er soll nach Kolchis. Hör mal, du bist die Beschützerin der Familien und der Geburten. Freu dich gefälligst, wenn sich auf Lemnos wieder was in dieser Richtung tut. Aber doch nicht jetzt. Naja, so oft kommt kein Schiff voller kräftiger junger Männer vorbei. Und außerdem geht es doch nur um eine Nacht. In Begleitung der Frauen von Lemnos ging Jason hinunter zum Hafen und teilte den Gefährten die Worte Hypsipyles mit. Und die Frauen, die mitgekommen waren, führten die Helden zu ihren Häusern und nahmen sie für diese Nacht gastlich auf. Und aus einer Nacht wurden 2 und 3 und 5 und 15 und mehr. Denn den Griechen gefiel es gut in den Betten der Frauen von Lemnos. Und den Frauen von Lemnos gefiel es gut in den Armen der Griechen. Athene, die Jungs müssen endlich da weg. Schon gut, ich sag Herakles Bescheid. Und noch lange hätten die Argonauten die Weiterfahrt Tag um Tag aufgeschoben, wenn nicht Herakles, der als einziger auf dem Schiff geblieben war, sie in der Stadt zusammengerufen und ihnen ins Gewissen geredet hätte. Unselige, sind wir etwa hierher gekommen, weil wir zu Hause keine Frauen haben? Wie lange wollt ihr denn noch hier bleiben und Freudenfeste feiern? Ich sage euch, dass wir in keinem guten Ruf stehen, wenn wir uns so lange mit fremden Frauen einlassen. Und das Vlies werden wir so auch nicht bekommen. Oder glaubt ihr etwa, dass es uns irgendein Gott ohne unser Zutun vor die Füße legen wird? Keiner der Männer wagte, etwas gegen Herakles Rede zu sagen. Direkt nach der Versammlung gingen sie in die Häuser der Lemnierinnen zurück und packten eilends ihre Sachen. Die Frauen aber kamen zu ihnen gelaufen, als sie von ihrem Aufbruch erfuhren, und umschwärmten sie wie Bienen um schöne Lilien summen. Und als die Männer zum Strand hinuntergingen, folgten sie ihnen betrübt und beteten zu den Göttern, dass sie ihnen eine leidlose Heimkehr schenkten. Und so flehte auch Hypsipyle, nachdem sie die Hände Jasons ergriffen hatte. Und ihr flossen die Tränen, weil er ging. Fahr davon, mein Liebster. Und mögen die Götter dich und deine Gefährten bewahren, während du das goldene Vlies für deinen König holst. So wie du es dir vorgenommen hast. Diese Insel aber und mein Königszepter werden für dich da sein, wenn du je zurückkommen willst. Und wenn du in deine Heimat zurückgekehrt bist, dann denke manchmal an Hypsipyle. Und lass mir ein Wort zurück, das ich deinem Kind weitergeben kann. Wenn mir die Götter gewähren, dass ich gebäre. Das alles möge so glückverheißend geschehen, wie du sagst. Aber halte dein Gefühl für mich lieber zurück. Denn ich will ja nichts anderes als in mein Land heimkehren. Wenn mir das aber nicht vom Schicksal bestimmt ist und du einen Sohn gebären solltest, dann bitte ich dich, dass du ihn, wenn er herangewachsen ist, zu meinem Vater und meiner Mutter schickst, wenn sie dann noch leben, damit sie von ihm in ihren eigenen Hallen gepflegt werden. Jason schritt als erster zum Schiff und seine Gefährten folgten ihm. Bevor sie aber an Bord gingen, überreichten ihnen die Frauen von Lemnos noch kostbar gewebte Gewänder, damit die Helden sie nicht vergaßen. Sehr gut. Endlich kommen sie an Questgegenstände. Meinst du die Kleider? Ich dachte, Questgegenstände wären sowas wie Waffen. Waffen haben sie genug dabei. Sie brauchen eher was Subtileres. Gastgeschenke oder so. Dann können sie sich die Leute gewogen machen, ohne ihnen gleich den Schädel einhauen zu müssen. Das sagst ausgerechnet du. Du bist die Göttin des Krieges. Und des Friedens. Und ich bin der Meinung, dass man sich die Leute auch mit Geschenken unterwerfen kann. Betrübt standen die Frauen am Ufer und sahen zu, wie die Argonauten sich an die Ruderbänke setzten und die Haltetaue lösten. Und noch lange winkten sie den Scheidenden nach, während die Argo Fahrt aufnahm. So, jetzt sind sie an Thrakien vorbei, der Heimat von Apollon. Da ist es schon gar nicht mehr so weit bis zum Bosporus. Und dann sind sie auch schon bald am Schwarzen Meer. Es geht wieder voran, Athene. Kein Wunder, wenn du vorspulst. Ich spule aber langsamer als vorhin. Sag mal, wozu brauchen sie die Questgegenstände jetzt eigentlich? Das wird sich noch zeigen. Irgendwann werden sie sie wohl eintauschen. Gegen Informationen. Oder damit sie Unterstützung bekommen. Ach so. Oh, jetzt sind sie an Samothrake vorbei. Das ist vielleicht eine gebirgige Insel. Und schon fahren sie in die Dardanellen ein. Weißt du, warum die auch Hellespont genannt werden? Ja. Wegen der Schwester von Phrixos. Der ist damals nämlich gar nicht allein auf seinem Goldenen Widder geflohen. Seine Schwester war auch dabei. Aber die ist leider vom Widder gefallen. Und zwar genau hier, über der Meerenge zwischen der Ägäis und dem Marmara-Meer. Und ist ertrunken. Und weil sie Helle hieß, hat man die Stelle Hellespont genannt. Hast du nicht gewusst, oder? Doch. Ah, sie halten auf die Insel der Dolionen zu. Oder Halbinsel, besser gesagt. Ich sehe schon den breiten Rücken des Bärengebirges mit dem hohen Dindimon. Der gehört der großen Muttergöttin Kybele. Ich weiß. Und die Erdgeborenen leben dort. Von denen würde ich gern mal einem begegnen. Es heißt, das seien richtige Riesen. Wow! Da sind schon welche. Nicht zu übersehen. 3 gleich. Was für Kerle. Die haben 6 Arme und jeder einzelne Arm ist dicker als der Oberschenkel des Herakles. Zeig. Ich gebe dir die Brille, aber nur kurz. Oh, die sind wirklich groß. Aber soweit ich weiß, bleiben die oben in den Bergen. Unten an der Küste siedeln die Dolionen. Die sind harmlos. Kann ich die Brille wieder haben? Moment. Die Argonauten legen gerade am Ufer an. Vielleicht gibt's gleich einen Kampf. Ich dachte, die Dolionen sind harmlos. Na und? Kaum hatten die Dolionen Kunde davon bekommen, dass ein fremdes Schiff bei ihnen angelegt hatte, da liefen sie den Argonauten auch schon entgegen und luden sie ein, noch ein Stück voranzurudern und im Hafen der Stadt die Ankertaue festzumachen. Denn Kysiko, dem jungen König der Dolionen, war geweissagt worden, wenn ein göttlicher Zug von heldischen Männern in sein Land käme, solle er sie nicht bekriegen, sondern sie willkommen heißen und in seine Stadt einladen. Gern nehmen wir dein großzügiges Angebot an, Kysiko. Nur wollen wir erst noch am Strand einen Altar für Apollon errichten, damit uns eine gute Weiterfahrt gewiss ist. Die Brille. Die opfern schon wieder Apollon. Du regst dich nur auf, wenn du es dir ansiehst. Dann spule ich eben wieder vor. Gut. Der König der Dolionen hatte an diesem Tag die flechtenschöne Kleite als seine Braut heimgeführt. Aber den Argonauten zuliebe sein Hochzeitslager verlassen und ihnen ein üppiges Festmahl ausgerichtet. Die ganze Nacht saßen die Dolionen und die Griechen zusammen. Und während die Gastgeber sich nach dem Zweck der Schifffahrt und dem Auftrag des Pelias erkundigten, fragten die Gäste nach den Städten der Umgebung und der ganzen Bucht des breiten Marmarameeres, um mehr über die unbekannte Strecke zu erfahren, die vor ihnen lag. In der Frühe stieg Jason mit einigen Gefährten auf den großen Dindimon hinauf, um den Weg, den sie zu bewältigen hatten, in Augenschein zu nehmen. Die anderen, die auf dem Schiff geblieben waren, ruderten die Argo in eine nahegelegene Bucht. Das gibt's da nicht. Die Erdgeborenen greifen das Schiff an. Diese 6-armigen Monster werfen mit Steinen, dass es nur so hagelt. Dann gib mir die Brille wieder. Bei Kämpfen bin ich an der Reihe. Aber pass auf, dass die Möwendrohne nichts abkriegt. Während Jason und seine Begleiter oben auf dem Gipfel standen, stürmten die Erdgeborenen aus den Bergen und verschlossen die Bucht mit unendlich vielen Felsbrocken, die sie aus großer Höhe mit ihren 6 Armen ins Wasser warfen. Nicht, dass die das Schiff kaputt machen. Nein, nein, Herakles ist an Bord. Er schießt einen nach dem anderen mit seinen Pfeilen ab. Es sind nur noch 2 Monster übrig. Oh, das war knapp. Ah, jetzt sind es doch wieder mehr. Die stehen alle am Ufer und bewerfen Herakles und die anderen mit gezackten Steinen. Eieiei, das wird eng. Nein! Entwarnung! Ich sehe Jason und seine Truppe, die kommen eben vom Berg runter und fallen ihnen in den Rücken. Zum Glück haben die ihre Lanzen mitgenommen. Die Erdgeborenen ließen erst von den Argonauten ab, als sie alle tot waren. Durchbohrt von deren Lanzen und Pfeilen. Wie Baumstämme lagen sie schließlich in einer Reihe am Ufer. Den Kopf und die Brust im salzigen Wasser und die riesigen Gliedmaßen übers Festland hingestreckt. Was machen die Jungs? Wer jetzt? Die Argonauten? Lösen die Haltetaue der Argo und segeln mit gutem Wind davon. Dann kriege ich jetzt wieder die Brille. Das Schiff lief mit vollem Segel den ganzen Tag. Doch als die Nacht fiel, blieb der Wind plötzlich aus. Und kurz darauf wehte ein Sturm, der aus der entgegengesetzten Richtung kam, das Schiff wieder dahin zurück, woher es gekommen war. Was soll das denn jetzt? Ich glaube, die große Muttergöttin ist erbost. Kybele? Warum? Meinst du, ihr lag was an den Erdgeborenen? Ich vermute eher, dass es ihr um einen Altar geht. Immerhin war Yasan oben auf ihrem Berg. Wahrscheinlich findet sie es nicht gut, dass er nur für Apollon einen Altar auf der Insel gebaut hat. Deshalb schickt sie ihn zurück. In tiefster Nacht landeten die Argonauten wieder an der dolionischen Küste. Doch in der Dunkelheit erkannten sie die Insel nicht. Und auch die Dolionen begriffen nicht, dass es sich um die Griechen handelte, die zurückgekommen waren. Und das Unglück nahm seinen Lauf. Hera, gib mir die Brille. Die Nacht hat mir meinen Mann genommen. Wer spricht denn? Geschrei scholl über das Land. Fremde waren am heiligen Fels gelandet. Wilde Gesellen. Wir dachten, es seien unsere grausamen Nachbarn bei Nacht und Nebel gekommen, uns zu töten. Das ist Kleite, die junge Frau von König Kysikos. Die Dolionen griffen nach ihren Waffen und warfen sich den Ankömmlingen entgegen. Eschenlanzen und Schilde prallten aufeinander, Speere zersplitterten. Der Geruch von Blut stieg auf vom Strand. Und über allem die rauen Schreie der Männer. Viele der unsrigen wurden getötet, die Besten. Auch mein Mann, so jung an Jahren. Aus meinem Brautbett war er in die Schlacht gerannt. Jason traf ihn mit dem Speer mitten in die Brust. Zusammengekrümmt im Sand erfüllte sich sein Schicksal. Denn diesem zu entkommen, ist Sterblichen niemals erlaubt. Erst als der Morgen graute, bemerkten die Kämpfenden die verhängnisvolle, heillose Verirrung, dass Freunde Freunde getötet hatten. 3 Tage lang klagten sie miteinander, die Dolionen und die Griechen, rauften sich die Haare, umschritten den Grabhügel und maßen sich in Wettkämpfen, so wie es Sitte ist. Kleite aber, die unselige Braut, überlebte den Tod ihres Gemahls nicht. Sie band sich eine Schlinge um den Hals und erhängte sich. Die Nymphen, die Göttinnen der Haine, betrauerten mich und aus all den Tränen, die sie um mich vergossen, wurde eine Quelle, die man seitdem Kleite nennt. Unangenehme Geschichte. Vollkommen unnötig. Und nur weil Kybele unbedingt einen Altar will. Willst du dir mal die Winde ansehen, die sie schickt? Hera, du musst Jason sagen, dass er Kybele einen Altar errichten muss. Sonst kommen sie nie von der Insel weg. In der Nacht flog ein Eisvogel über das blonde Haupt des schlafenden Jason und krächzte eine Botschaft, die Mopsus der Seher übersetzte. Jason, es ist unumgänglich, dass du zu diesem Heiligtum des zerklüfteten Dindimon hinaufsteigst und die schön thronende Mutter aller Seligen gnädig stimmst. Dann werden die heftig wehenden Winde abklingen. Denn an ihr, an Kybele, sind die Winde und das Meer und unten die ganze Erde festgemacht. Und der beschneite Sitz des Olymp. Und vor ihr weicht, wenn sie aus den Bergen in den großen Himmel schreitet, selbst Zeus zurück. Ganz schön große Worte. Ja, ich dachte, ich fahre gleich ein bisschen mehr auf, damit es wirkt. Krieg ich jetzt wieder die Brille? Aus dem mächtigen Stumpf eines Rebstocks, der im Wald gewachsen war, schnitzten die Argonauten das heilige Bild der Kybele und stellten es auf der zerklüfteten Kuppe des Dindimon auf. Daneben schichteten sie einen Altar aus Steinen und umkränzten ihn mit Eichenblättern und opferten die Rinder, die sie aus den Ställen getrieben hatten. Auf Knien flehte Jason die große Muttergöttin an, die Wirbelwinde abzuwenden und brachte den Weiheguss über den brennenden Opfern dar. Und es wirkt. Kybele lässt sich erweichen. Sie schickt ihnen Zeichen. Die Bäume trugen plötzlich Frucht. Aus dem zarten Gras sprossen Blumen und aus dem Berg entsprang eine Quelle, die unaufhörlich sprudelte. Und die Winde hörten auf zu wehen. Aufs Schiff, Männer, die Fahrt geht weiter. Totale Windstille. Das ist auch nicht gut. Jetzt müssen sie alles rudern. Keine Sorge, die sind kräftig. Ich spul mal zum Abend vor. Immer noch kein Wind. Dafür unruhige See. Die Jungs sind völlig fertig. Lass mich mal sehen. Herakles ist noch ganz gut beieinander. Der zieht alle mit. Oh, und gleich sind sie an der Mündung des Ründerkos. Bei den Mysern? Da ist die Küste so sumpfig. Ich sehe aber auch Wald. Ach je, jetzt ist das Ruder von Herakles gebrochen. Oh. Aber er rudert mit dem Bruchstück weiter. Ich mach mal schneller. Hera, sie schaffen es tatsächlich bis zur Küste. Das nenne ich Timing. Pünktlich zum Abendessen stehen sie bei den Mysern vor der Tür. Und die haben ganz schön aufgefahren. Was gibt es denn? Sieht aus wie gefüllte Ente. Und das daneben könnte Quittenmus sein. Und das andere weiß ich nicht. Zeig. Das ist Hasenpfeffer. Und Honigschnitten liegen da auch noch. Dafür sind die Frauen bestimmt ewig in der Küche gestanden. Bin ich froh, dass es bei uns nur Nektar und Ambrosia gibt. Die Myser bereiteten den erschöpften Argonauten einen gastlichen Empfang. Sie richteten ihnen Schlafstätten und tischten ihnen Essen und Wein in unermesslichen Mengen auf. Doch die Männer, obwohl sie hungrig waren, griffen nicht nach den dargereichten Speisen, sondern brachten erst dem Gott der Landung Apollon ein Dankesopfer dar. Ich spule noch mal ein Stück. Jetzt hängen sie alle beim Gelage. Nur Herakles nicht. Der geht in den Wald. Gib mir noch mal die Brille. Ach, der will sich bestimmt ein neues Ruder verschaffen. Ja, gute Wahl, Junge. Was? Die Tanne. Groß und dick wie eine Schwarzpappel und fast ohne Zweige. Gibt bestimmt ein gutes Ruder. Und schon hat er sie aus dem Boden gerissen und wirft sie über die Schulter. Ganz der Sohn des großen Zeus. Und der schönen Alkmene. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hilfe! Oh je! Was ist los? Hilfe! Hylas! Während Herakles sich im Wald ein neues Ruder beschaffte, hatte sich sein Diener Hylas aufgemacht, um nach einer Quelle zu suchen und seinem Herrn Wasser fürs Nachtmahl zu schöpfen. Hylas schreit im Wald rum, aber ich sehe ihn nicht. Das ist schlecht. Warum? Weil Herakles durchdreht, wenn Hylas was passiert. Der liebt den Jungen, seit er dessen Vater ermordet hat. Was ist das denn für eine Geschichte? Ach, das führt jetzt zu weit. Gibst du mir die Brille? Ich schau mal, ob ich ihn irgendwo finde. Hylas! Ja! Antworte mir! Da! Oh je. Der arme Junge hat sich ausgerechnet die Quelle ausgesucht, an der sich die Nymphen abends versammeln, um für Artemis zu singen. Eine von ihnen hat ihn am Arm gepackt. Artemis, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, du bist ja auch nie im Wald. Wie willst du dann der Göttin der Jagd begegnen? Hasenjagd auf dem Feld? Hilfe! Was passiert jetzt? Was schon? Die Nymphe hängt an seinem Hals und zieht ihn zu sich ins Wasser. Das war's mit Hylas. Jetzt ist er im Strudel versunken. Diese Naturgöttinnen verlieben sich immer so leicht. Hylas! Hylas, wo bist du? Herakles rennt durch den Wald und schlägt alles kurz und klein. Hoffentlich sieht er bald ein, dass er den Jungen verloren geben muss. Hylas! Antworte mir! Er rennt immer tiefer in den Wald. Und jetzt hat er die Tanne weggeworfen. Schade. Aus der wäre wirklich ein gutes Ruder geworden. Hylas! In der Nacht kam endlich eine günstige Brise auf. Mist. Die Argonauten sprangen aus den Betten und rannten zum Schiff. In aller Eile zogen sie die Ankersteine empor und hissten das Segel, das sich im Wind blähte. Und fern von der Küste ließen sie sich freudig auf dem weiten Meer dahintragen. Herakles! Habt ihr Herakles gesehen? Seine Ruderbank ist leer. Als die Morgenröte aufstieg und sie sich untereinander umsahen, bemerkten sie voll Entsetzen, dass Herakles nicht da war. Und sie fingen heftig an zu streiten, weil sie losgefahren waren und den Besten unter ihnen aus Versehen zurückgelassen hatten. Jason, du musst den Befehl zur Umkehr geben, hörst du? Aber Jason sagte kein Wort. So sehr war er von der Aussichtslosigkeit ihrer Lage benommen. Er saß nur da, die Stirn in die Hand gestützt, und das Unglück nagte an seinem Herzen. Ja, sitzt du nur so ruhig da, Jason. Ich kann mir vorstellen, dass es dir ganz gelegen kommt, dass wir Herakles zurückgelassen haben. War das womöglich gar dein Plan, dass wir ihn auf der Fahrt verlieren? Damit sein Ruhm den deinen in Griechenland nicht verdunkle? wenn die Götter uns je eine Heimkehr gewähren? Was redest du denn da, Telamon? Während die Argonauten noch stritten, ob sie des Herakles wegen umkehren oder ihre Fahrt fortsetzen sollten, tauchte das behaarte Haupt des Glaukos aus den salzigen Wellen auf. Mit starker Hand ergriff der Meeresgott den Vordersteven und rief: Warum wollt ihr den kühnen Herakles nach Kolchis führen? Wisst ihr nicht, dass der große Zeus andere Pläne mit ihm hat? Ist es ihm doch vom Schicksal verhängt, 12 mühevolle Aufgaben zu erfüllen und dann, wenn er sie alle vollendet hat, mit den unsterblichen Göttern als Hausgenosse im Olymp zu wohnen? Deswegen verlangt nicht weiter nach ihm. Und was den Hylas betrifft, den hat eine göttliche Nymphe aus Liebe zu ihrem Gatten gemacht. Ach, natürlich. Zeus steckt dahinter. Das hätte ich mir gleich denken können. Dem ist es völlig egal, dass die Chancen für Jason, heil nach Iolkos zurückzukommen, ohne Herakles beträchtlich sinken. Wieso macht er das? Zeus will doch auch, dass Jason das goldene Vlies nach Griechenland bringt. Ach, Zeus will so viel. Und wenn es Jason nicht schafft, dann schickt er eben den Nächsten. Er kann jeden x-beliebigen jungen Mann dazu kriegen. Nur ich brauche unbedingt Jason, um mich am König von Iolkos zu rächen. Dieser Pelias hat eine meiner Priesterinnen in meinem eigenen Tempel ermordet. Und dafür soll er büßen. Ich weiß, Hera. Jeder weiß das inzwischen und jede. Ach ja? Und wissen Sie auch, was Apollon Jason prophezeit hat? Dass er Pelias vom Thron vertreiben wird? Naja, ganz so war es nicht. Apollon hat Jason nur geraten, dass er nach Iolkos gehen soll. Von Pelias vertreiben hat er nichts gehört. Du kennst doch Apollon. Er redet immer um den heißen Brei. Als der Meeresgott wieder abgetaucht war, schauten die Argonauten einander betreten an. Und Telamon, der Jason so schwere Vorhaltungen gemacht hatte, ging hinüber zu ihm und ergriff seine Hand. Zürne mir nicht, Jason, weil ich dich so ungerecht beschimpft habe. Die Trauer um den edlen Herakles hat mich dazu getrieben. Lass uns den Winden meine bösen Worte übergeben und uns wieder Frieden schließen. Ach, lieber Telamon, du hast mich wirklich schlimm beleidigt. Aber ich zürne dir nicht, denn du bist mich nicht wegen Schafherden oder irgendwelcher anderer Besitztümer so hart angegangen, sondern wegen einem Freund. Und ich hoffe, du wirst auch mit einem anderen so für mich streiten, wie du für Herakles gestritten hast, wenn es je dazu kommen sollte. Den ganzen Tag und die ganze Nacht übertrieb ein heftig blasender Wind die Argo übers Meer. Immer näher brachte er Jason an die kolchische Küste meinem Land entgegen. Wie? Immer näher zu mir. Sind Sie etwa schon bald in Kolchis? Ach was, noch lange nicht. Jetzt herrscht schon wieder Flaute und Sie müssen rudern. Gleich ist es Abend und sie haben es gerade mal bis zu den Bebrükern geschafft. Die haben es noch ewig weit bis zum Durchgang zum Schwarzen Meer. Sag nicht, dass sie bei den Bebrükern landen wollen. Dort regiert ein König, der alle Fremden tötet. Zu spät. Sie lassen schon die Ankersteine ins Wasser. Die Fahrt der Argonauten. Hörspiel in 4 Teilen von Katrin Zipse. Nach Apollonius von Rhodos. Teil 1: Der Auftrag. Es sprachen Hera, Stefanie Eid, Athene, Linda Blümchen, Medea, Julia Windisch-Bauer, Jason, Steffen Siegmund, Pelias, Uwe Zerber, Hypsipyle, Sandra Gerling. In weiteren Rollen André Agranowski, Leonard Berscheid, Doha Gürer, Mechthild Grossmann, Lukas Jansson, Frauke Pohlmann, Wolfgang Pregler, Heiko Raulin, Selina Rongen, Sebastian Schwab, Simon Schwan und Katrin Striebeck. Besetzung Kirstin Petri. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.